sieht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O, seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl in reinlichen Winden das himmlische Kind, wie schöner und holder als Engel es singt. Schenken wir dir, du Bestes und Liebstes der Kinder, dafür nichts willst du von Schätzen und Freuden der Welt, ein Herz nur voll Unschuld allein dir gefällt. Erhebet die Händlein und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt sich nicht freuen? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin. Wir geben sie gerne mit fröhlichem Sing und mache sie heilig und selig wie deins und mach sie auch.